möchte zu Rucksack und Wanderstab greifen und möchte durch Ostpreußens Wälder streifen. Ich möchte auf Schlesiens Berge steigen, meinen Kindern die Heimat der Urväter zeigen. Ich möchte an masurischen Seen liegen und Kraniche sehen in den Abend fliegen. Möchte über die korische Nährung gehen und Elche von ferne grasen sehen. Ich möchte in Weichsel und Memel fischen und mich an Riesengebirgsquellen erfrischen. Ich möchte verweilen am Ostseestrand, nach Bernstein suchen im weißen Sand. Es schmerzt mich im Herzen die offene Wunde. Es quält mich die Sehnsucht zu jeglicher Stunde. Ich bitte Allvater um das einzige Glück. Gib mir meine ganze Heimat zurück.